Ein Opel Manta fährt vor einem asiatischen Restaurant vor. Der Fahrer wartet bei laufendem Motor, der Beifahrer springt raus, einen Aktenkoffer in der Hand. Er eilt die Treppe hinauf und stürmt die Gastronomie. Es dauert circa ein Viertelliter verbleites Superbenzin, dann kommt er wieder heraus, rennt die Treppe herunter, den Koffer und eine Flasche in der Hand, öffnet die Beifahrertür und steigt ein. Er hat die Tür noch nicht ganz geschlossen, als der Fahrer Gas gibt und beschleunigt. Sekunden später ist das Sportcoupé außer Sicht. Herzlich willkommen hier im Stachelrochenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 195, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Eine kuriose Geschichte. Glaubt ihr, das ist so passiert? Oder haben wir euch vielleicht einen Manta aufgebunden? Falls es so passiert ist, was war der Hintergrund? Fragen über Fragen, doch Gemach, meine lieben Gemach, sie werden beantwortet werden. Dazu muss ich allerdings etwas ausholen. Vorletzten Sonntag schrittierten meine Holde und ich die etwas abgewandelte, faulstichfreie Standardrunde. Die älteren Hörenden erinnern sich sicherlich an das Geocaching-Desaster im Park. Kurz darauf, wir hatten den Park verlassen, trafen wir einen Bekannten meiner Holden, der uns auf einen Kaffee einlud. Viele Grüße an dieser Stelle, obwohl ich mir nahezu sicher bin, dass er und seine Holde mich nicht hören. Nichtsdestotrotz war da der Kaffee, den seine Holde zubereitete und den ich anschließend trank bzw. in geringem Maße auf meiner Hose verschüttete. Tja, Ungeschick lässt grüßen und das beim für mich ersten Treffen neuer Leute. Tolle Ersteindrücke hinterlassen kann ich. Egal. Es war warm, es war schwül und die Hose sollte ohnehin nach der Sonntagsrunde in die Wäsche. Nach einem längeren Schwätzchen machten wir uns wieder auf den Weg, der uns unter anderem über das ortsmittige Parkplatzrondell führte, wo wir ein hübsch restauriertes Erdbeerkörbchen vorfanden. Erdbeerkörbchen, für die jüngeren Hörenden unter euch, wird übrigens liebevoll das Golf 1 Cabrio genannt, wegen des Henkels, dem permanent aufgestellten Überrollbügel. Da ich selbst einmal einen Golf 1, wenn auch mit Hartdach, mein eigen nannte, freute ich mich ob des Anblicks und war erstaunt, wie klein der doch ist. Wir spazierten weiter, kühlten etwas auf dem Friedhof ab und wählten den Weg über die Eichenhofstraße, um zu schauen, ob der Bessemspenger mittlerweile restauriert an Ort und Stelle steht. Tut er nicht, als mein Blick auf eine unfassbare Schönheit am Wegesrand fiel. Ein Manta B. Zwar in mittelblau metallic und kariert gepolstert, aber mit H-Kennzeichen in GSI-Ausführung nebst Irmscher Theke auf dem Kofferraum. Ich schmolz dahin. Okay, es war warm. Mittlerweile 12.30 Uhr, die Sonne stach bei wolkenlosem Himmel erbarmungslos hernieder und ich war ungecremt, aber hey, das wäre mir selbst auf Henrietta Island passiert. Apropos Henrietta Island, die älteren Hörenden wissen, da liegt ein Cache. GC36AQX. Blöd nur, der ist quasi nur sehr schwer zu erreichen. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Cachende, die sich nicht zu schade sind und diesen Cache als Fund loggen, obwohl sie nie dort waren oder nach Archivierung schreien, mutmaßlich weil sie mutmaßen, dass er dort nicht findbar sei, weil sie niemals dort waren und es mutmaßlich auch nie sein werden. Tja, eure Armut kotzt mich an. So schrieben Cool Koala 47, There is no way Cache only still there, archive it. Asin schrieb TFTC. Griffson Duo, grab this cash so I grab the other cash. Harald Blauzahn, too dangerous to visit against community guidelines. Soy 1221, Finale. VLXNexcapes. Cashhurt Demati, Znesgietu. Keine Ahnung, kann ich nie aussprechen. Nichtsdestotrotz, allen Postern meinen herzlichen Glückwunsch zur öffentlichen Entblödung ersten Grades auf dem Gebiet der Dosensucherei. Und lieber Harald, fahr halt mit dem Schiff nebst Heli unter russischer Flagge. Zu gefährlich, dass ich nie lache. Vielleicht lediglich zu gefährlich für Neocacher seit 2021 mit unter 1000 Pfunden oder so. Unser Eins würde da mit dem Krabbenkutter. Die älteren Hörerinnen erinnern sich. Obgleich die Chance, dort einen Opel Manta vorzufinden, eher gegen Null geht. Da stand ich nun auf dem Bürgersteig ganz nah dran und dachte, boah, ey, meine Fresse, ist der klein. Und ich darf boah, ey, sagen. Vielleicht sollte ich bei Zeiten wieder mal meine Hübsche besuchen, die vernachlässigt schon so lange der Restaurierung harrt, um mir, ihre Kurven streichelnd, ihrer Maße bewusst zu werden. Der dicke alte Mann vor der süßen, flachen Schönheit. Mal ohne Scheiß. Mal ist sich gar nicht mehr bewusst, wie groß, klein damals TM die Autos waren. Ich komme regelmäßig an einem Ford Granada Kombi vorbei. Da passen gefühlt drei Kinderwagen nebeneinander in den Kofferraum. Trotzdem ist der flacher als unser Kombi und da passen gerade mal 1,5 Kinderwagen nebeneinander. Egal. Ein Manta B, GSI, Irmscher Exklusiv mit heller Doppelscheinwerfergrill in freier Wildbahn. Schade, dass der die Fahrende nicht in der Nähe war. Wie gern hätte ich geplaudert oder gefachsimpelt und mal wieder diesen Sound gehört. Schön auch, dass dieses Auto im Oberbergischen zugelassen ist. Einer der letzten und mutmaßlich einer der letzten, die es davon überhaupt noch gibt. Ausgeschwelgt. Szenenwechsel. Ein paar Tage später schreibt Frank B. irgendwo in Trötenhausen, Lifehack, um Chipstüten wieder zu verschließen. Ich krieg die Pointe einfach nicht. Die Pointe, die Pointe, lieber Frank, ist einfach. Jeder ist die Tüte direkt leer. Da muss nichts mehr verschlossen werden, was Fasi übrigens auch direkt erkannt hat. Aber völlig egal, denn just deswegen fiel mir plötzlich die Geschichte mit dem Manta vor dem Asiaten wieder ein, für die ich allerdings noch etwas weiter ausholen muss. Damals, TM, als ich noch jung und schön war, so ein Typ wie Goose quasi, dieser tote Kumpel von Maverick in Top Gun, der im Gegensatz zu mir notfallausstiegsmäßig unter das Kanzeldach geknallt ist, dieser Goose. Wobei nein, das war noch etwas vorher, denn Flat- und Pilotenbrille trug ich erst beim und nach dem Bund. Zu der Zeit fuhr ich einen Golf 1 mit 60 PS und wusch samstags neben der Lehre zusammen mit meinem später besten Freund Autos an der Tanke. Von Hand, versteht sich, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Als ich da anfing, war er aber noch nicht mein bester Freund, das ergab sich quasi im Laufe der Zeit, weil wir ähnlich tickten. Wir waren nach kurzer Zeit sogar ein so gutes Team, dass wir eine Außenwäsche mit Kärchern, Handwäsche, Kärchern und Abledern in 10 Minuten hinbekamen. Wir wuschen jeden Samstag Autos, als letztes unsere eigenen, und sonntags hatte mal der eine, mal der andere Tankstellendienst. Das schweißte zusammen. Ich könnte euch Geschichten erzählen, aber so weit will ich dann doch nicht abschweifen. Er hatte damals einen C-Kadett-Kombi in Grün, dann ein Gogomobil oder umgekehrt oder vielleicht sogar dazu, dann Chicorée mit selbst eingebautem undichten Glasdach und irgendwann ein Manta B in Weiß, mit weißem Armaturenbrett. Bei Sonne sahst du nix. Den nannte er seinen Puppenfänger, manch anderer damals Bauern-Porsche, aber als ich mal mitfuhr, wusste ich, so einen wollte ich auch. Ein, zwei Jahre später stand, wie es der Zufall wollte, so ein Teil als Gebrauchtwagen beim lokalen Opel-Händler rum. Ein Manta 1,8 SGTJ, 90 PS mit einem dieser verfluchten Varajet-Vergaser nebst Hecklippe in Astrosilber Metallic. Also der Manta nebst Hecklippe, nicht der Vergaser. 8600 D-Mark, den musste ich haben. Der war's, also zumindest erschwinglich. Es hat mich viel Überzeugungskraft gekostet, das bei der Regierung durchzusetzen. Ich hatte gerade die Lehre durch und stand kurz vor der Einberufung. Auch über dieses Auto könnte ich euch viele Geschichten erzählen. Zum Beispiel, dass der GTJ die Version, an der alles spiegelbildlich zu den anderen Mantas war. Auspuff auf der anderen Seite und so weiter. So ein Sonderding eben, aber das wusste ich damals nicht. Ich sah nur die Form und wollte ihn haben. Er war recht zuverlässig für einen Opel und letztendlich hat er sogar sein Leben für mich gegeben. Mit 80 Sachen frontal an einer Eiche mittig auf dem Block, weil ein alter Sack mit seinem Renault in Selbstüberschätzung auf regennasser Straße aus der Kurve flog, mein Manta rammte und mir die Chance auf das Ausfahren der Kurve verwehrte. Wäre das nicht passiert, wäre der den Hang runter und mutmaßlich tot geblieben. Man sagt ja, manche Autos hätten eine Seele. Sie verließ ihn an diesem Baum. Totalschaden. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Manta vorm Asiaten. Mein bester Freund und ich gingen damals gern asiatisch essen. Es gab einen neuen Chinesen im Ort und auch einen in Engelskirchen. Es war eine coole Zeit, damals in den 80ern mit Arm raus, Axel Schweiß ließ grüßen und aktuellem Italo-Bootmix auf Kassette, der aus den Aufbauboxen auf der Heckablage dröhnte. Die Manta-Witze nahmen gerade richtig Fahrt auf und John McLean starb nicht im Nakatomi Tower. Hans Gruber dagegen schon, der kurz drauf als Severus Snape wiedergeboren wurde und unentdeckt ein Doppelleben als Alexander Dane führte. Wie auch immer. An irgendeinem Tag Ende der 80er wollten wir abends ein Video gucken und benötigten dazu noch ein paar Snacks. Nicht das profane, pseudofrische Tütenzeug von Fanny Chio und den anderen, nein, etwas Exklusiveres. Und was mundet besser als Krupuk oder Kröpöck und ein Fläschchen Pflaumenwein an einem mädellosen Männervideoabend? Nix. Also heizten wir zum nächstgelegenen Asia-Restaurant in Engelskirchen. Mein Kumpel sprang raus, eilte mit dem leeren Aktenkoffer ins Restaurant und orderte das Zeug. Will sagen, er trat zur Theke, legte den Koffer drauf, öffnete ihn und sagte laut seiner Erzählung: Kropok, bitte vollmachen. Seinem Wunsch kam man, wenn auch irritiert und verwundert, nach und packte mehrere Portionen Kropok in den Koffer, bis er tatsächlich voll war. Bei einem Kunstleder-Aktenkoffer mit Innenfutter, retrospektiv möglicherweise nicht die beste Idee. Frittierfett lässt grüßen, aber es waren seine Fettflecken in seinem Koffer. Dazu erstand mein Kumpel noch besagte Flasche Pflaumenwein und wir fuhren zügig zu mir nach Hause, um uns das Video zu geben, mit noch warmem Kropok aus dem Koffer und einem Gläschen Pflaumenwein dazu. Mehr gab's nicht, denn er musste noch fahren. So oder so ungefähr ist es gelaufen. Ganz genau weiß ich's nicht mehr, also nagelt mich nicht fest. Aber ja, die 80er, wer sich erinnert, hat sie nie erlebt. Geile Zeit. Wie gern wäre ich noch mal so jung. Oder hätte eine Zeitmaschine. Gern noch in Form einer Taschenuhr. Wobei ich glaube, dass die erste tragbare Zeitmaschine die Größe des ersten Forerunners haben wird. Mindestens. Aber man weiß es nicht. Frau wohl auch nicht. Was man ebenfalls nicht weiß, ist, was das Trierer OC Headquarter sich für den Sonntag ausgedacht hat. Mutmaßlich die Heimfahrt aller Teilnehmenden. Was man zudem nicht weiß, ist, ob beim Potsdok 2024 tatsächlich ein piratöser Boot-Restaurationsworkshop stattfindet. Mein Herz sagt ja, doch mein Bauch sagt nein. Dem Herz glaube ich aus Gründen nicht, insofern wird das wohl nix und man kann mutmaßlich zumindest Freundschaftsbändchen knüpfen. Gegebenenfalls mit Bootsmotiv oder sich Dinge belasern lassen. Derartiges ist zumindest im Gespräch. Was man aber weiß, ist, dass am Montag, den 26. August, das jährliche Hörertreffen von Holger Holgi Klein in Odonien stattfinden soll. Odonien ist laut Webseite ein Freiluftatelier, eine Werkstatt, Veranstaltungsort und Kulturzentrum, sprich ein Freistaat in Köln. Suchmaschiniert halt selbst. Ich erwähne das, weil ich dieses Jahr mutmaßlich kurzfristig dort aufschlagen werde, falls K2 mich dorthin fährt, denn es ist Stadt und in der Stadt sind meine Autos eher ungelitten. Egal. Holgi bringt kiloweise Köfte und jeder sonst bringt mit, was er mag, für sich und für andere, und dann wird das schon. Geht angeblich ab 15 Uhr los, geht bis in die Puppen und ich schaff's frühestens ab 17 Uhr. Fresst mir nicht alles weg und denkt dran, ich hab'n Fahrer. Will sagen, wenn jemand ein Ströppchen Hopfenkaltschale quitt werden wollte, wäre ich nicht abgeneigt, sofern es nicht irgendein ungenießbares Kölner Gebräu ist. Auf Reisdorf oder Peters könnte ich mich gerade noch einlassen. In dem Sinne, vielleicht sehen wir uns ja und hey, Odonien ist nah dem, aber nicht das, Pascha, also nicht verwechseln. Kommen wir abschließend zu etwas Ernstem. Ich bin ja nun Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Daher glaube ich, die jeweiligen Probleme und Risiken dieser drei Fortbewegungsarten im Straßenverkehr ganz gut beurteilen zu können. Als sei das allein aber nicht genug, diese Risiken tagtäglich bewältigen zu müssen, sind dann noch diese ideologischen Brandstifter, die diese Probleme verschärfen, statt sie zu lösen. Die einzelnen Parteien ganz im Sinne ihrer eigenen Weltanschauung aufstacheln und unterschwellig zu Straftaten animieren, weil sie mutmaßlich glauben, so ihrer eigenen Sache hilfreich zu sein, ohne Blick über den Tellerrand und ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Wenn dann andere als die Zielgruppe unbeabsichtigt zu Schaden kommen, wird's gegebenenfalls zur Kenntnis genommen, aber etwas Kollateralschaden ist ja immer. Little fires everywhere. Darum, wenn ihr seht, dass jemand zündelt, pinkelt drauf. Und mit diesem Herzenswunsch endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 195 vom 25.07.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Und schreibt Podkarten. Das ist wichtig. So eine Podkarte ist nämlich nicht nur unheimlich praktisch, sondern auch was fürs Leben. Neulich meinte eine liebe Podcast-Kollegin, Grüße an Dotti gehen raus, ich hätte zwar die Podkarte, aber sie dafür die entsprechende Hörerin live im Hörerinnen-Treffen gehabt. Das ist wohl wahr, aber nach ein paar Stunden war sie weg, die Hörerin. Was bleibt es die Erinnerung? Und nur die Erinnerung. Mir bleibt hingegen die Podkarte. Die kann ich so oft und so lange sehen, wie ich möchte. Ich kann sie anfassen, aufhängen und wenn's ums Überleben in der Kälte ginge, hätte sie sogar noch einen gewissen Brennwert. Oder wenn ich Zunder für ein Feuer bräuchte, um mit Messer und Feuerstein weiterzukommen. Hab ich ihm nirgendwo ein Loch in der Schuhsohle und keinen Schuster in der Nähe, verzweifle ich nicht, sondern leg die Podkarte rein. Bin ich in einem Blizzard, wo ich zwei winzige Löcher in die Karte, durch die ich schauen kann, werde nicht schneeblind und mein Gesicht ist vor den Eisnadeln geschützt. Im Dschungel wische ich damit Spinnen von der Kleidung, in der Wüste drücke ich den Schwanz der Skorpione hinunter. Brauche ich einen Trichter, rolle ich sie zusammen. Als Sonnenschutz im Nacken stecke ich sie hinten in die Kappe. Nicht zu vergessen, so eine Karte bringt Erinnerungen zurück und selbst wenn ich dement würde, hätte ich immer noch jeden Tag etwas zum Anschauen, selbst wenn ich mich an die Absendenden nicht mehr erinnere. So eine Podkarte könnte ich sogar in den Sarg mitnehmen oder kremiert mit in die Urne. Für das bisschen Asche ist immer Platz. Darum, so eine Podkarte ist was fürs Leben und nicht nur für den Kick, für den Augenblick. Ode an die Podkarte. Danke für die Aufmerksamkeit.